Al-Jihad Madin ila Qiyam Sa'a. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عفى القعود منعما قرآن الكتاب Ein sogenannter Muslim, er weiß nicht, wer, was ihn zu einem Muslim macht. Wallahi, frag ihn, warum bist du Muslim? Was ist an dir, was macht dich zu einem Muslim? Frag ihn das. Wallahi, ihr werdet die lustigsten Antworten hören. Wir feiern Bayram, Yomul Eid, Zuckerfest. Ich wurde beschnitten. Wallahi, das sind die Antworten von ihnen. Mein Opa ist Haji. Warum bist du Muslim? Ich heiße Mohammed. Warum bist du Muslim? Mein Vater geht Jumma beten. Ja? Was hat dich das zum Islam gemacht? Wenn er so eine Antwort sagt, dann weißt du, dass er kein Muslim ist. Er ist keiner. Ja? Wenn er sagt, ich bin ein Muslim, dann sagst du, und ich bin der Bundespräsident. Glaubst du mir? Er sagt nein. So, ich glaube dir auch nicht. Amma unziru mu'aridun. Und die Kuffar, die Ungläubigen. Ja? Womit sie, also, wie sagt man, Nadir, warnen, die Kuffar, das, womit sie gewarnt werden, Mu'aridun, die wenden sich von dem ab. Halas, du kommst und erzählst ihm über Jahannam, er sagt, ach, wer war schon in Jahannam und wer ist schon von dort? Halas, er gehört einer zu denen, die sich von Koran abgewendet haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Derjenige, der sich von meinem Zikr abwendet, Allah droht dir, subhanallah. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي, derjenige, der sich von meinem Zikr abwendet, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ, wir werden ihm ein schweres Leben geben. Ein schweres Leben wird er leben, wallahi. وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Und am jüngsten Gericht werden wir ihn, wir werden ihn blind zum Leben erwecken. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir werden mit Allahs Erlaubnis subhanahu wa ta'ala versuchen, dass wir heute die letzten zwei Naqid min Nawaqid al-Islam erwähnen. Die letzten zwei Sachen von den 10 Taten, die aus dem Islam denjenigen, der sie begehrt, rausbringen. Und wir haben bis jetzt haben wir 8 diese 8 Sachen erwähnt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und versucht also sie ein bisschen zu erklären, warum, wegen der Gefahr, dass ein Muslim, Wayazim Billah, diese Tat begehen kann und er ist sich selbst nicht bewusst, dass er das gemacht hat. Und dadurch tritt er aus dem Islam raus und er weiß es nicht. Kann das passieren? Kann passieren, dass ein Mensch etwas macht und er weiß nicht, dass er es gemacht hat? Natürlich. Der Prophet Islam sagt, ein Mensch begeht Taten. Er begeht Taten oder er handelt mit den Taten von den Bewohnern von Jannah. Und er arbeitet danach, bis es zwischen ihm und zwischen der Jannah bleibt eine Elle. Eine Ellenlänge. so wenig ist zwischen ihm und zwischen Jannah, dann verdreht sich seine Lage. Dann beginnt er Sachen zu machen von den Höllenbewohnern, also Bewohner des Jahannams, und am Ende landet er in Jahannam. Der Prophet sagt, ein Muslim, يتكلم بكلمة, لا يخطر له ببالي. Er sagt ein Wort, über das er überhaupt nicht nachdenkt. Er sagt irgendein Schwachsinn, er denkt überhaupt nicht daran nach. Ja? Er wird wegen diesem einen Wort in Jahannam geworfen, so tief, ja, wie die Weite zwischen dem Osten und Westen. Und er wusste es nicht, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und außerdem sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Schirk ist in dieser Umma versteckt, wie eine schwarze Ameise in einer schwarzen Nacht auf einem schwarzen Stein. Subhanallah. Deswegen erwähnen wir diese Sachen, ja, nicht weil wir so heiß sind, bestimmte Leute als Kuffar zu erklären. Ja. Die Leute, die Kufr begehen, ihr Kufr ist sowieso klar, jeden. Die Munafikin, die Heuchler, die Kämpfer gegen Islam, die Kämpfer gegen Muslime, die Verräter, die und so weiter und so weiter. Ja? Dessen Kufr ist klar. Alhamdulillah, mit denen wollen wir nicht unsere Zeit verschwenden. Sondern an erster Stelle lesen wir und lernen diese Sachen, damit wir, weil die Gefahr so groß ist, dass wir, wa yazim billah, einer dieser Taten des Kufrs begehen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Halas. Heute werden wir mit Allahs Erlaubnis die 9. Sache erwähnen und dann versuchen auch die 10. inshallah. Ich werde das zusammenfassen. Aber die Sachen sind klar und deutlich. Auch ohne irgendwelche Erläuterung. Nur die Tat selbst, wenn wir erwähnen würden. Wenn ich dich frage, was ist mit dem, der das und das macht, was ich jetzt erwähnen werde, dann frage ich dich, deine Meinung nach, was ist dieser Mann? Nachdem du erfahren hast, dass Allah dich verpflichtet, dass du ihm und seinem Propheten a.s. gehorchst. Was bedeutet gehorchen? Ohne Wenn und Aber. Nicht fragen, warum oder wieso. Oder Semi'na wa ata'na. Wir hören und gehorchen. Wir unterwerfen uns. Ohne Wenn und Aber. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Das ist der Iman. Wer sowas nicht hat, hat keinen Iman. La hawla wa la quwwata illa billah. Versteht ihr mich? Was ist eigentlich Iman? Ihr wisst das. Wir erwähnen das, was der Iman ist. Wir erwähnen das fast beim jeden Vortrag. Aber das müssen wir auch, bis das in unserem Gehirn tief, wie sagt man das, versiegelt ist. Eingebrannt. Eingebrannt, wie auch immer. Wenn du sagst, er ist ein Gläubiger, er glaubt an Allah. Was glaubt er an Allah? Was ist das für eine lächerliche Aussage? Er glaubt, dass es Allah gibt. Er ist dadurch nicht ein Gläubiger geworden. Die Christen glauben auch, dass es einen Gott gibt. Die Juden auch. Alle. Die meisten Menschen glauben. Außer die Schwachsinnigen, die sagen, ich glaube nicht an einen Gott. Wa iyazim billah. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ist er dadurch ein Gläubiger geworden? Iblis hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst gesehen. Und er war einer seiner besten Diener. Ja? Ist er ein Gläubiger? Pharao, er sagte, ich glaube an den Herrn von Musa und von Harun. Ist er? Nein. Versteht ihr mich? Und so weiter und so weiter. Die Kuffar in Mekka, die Allah angebetet haben und andere Statuen neben ihm, waren sie Gläubige? Nein. Der bezeugt, dass es einen Gott gibt, ist kein Gläubiger. Der sich Allah ergibt und unterwirft und seinem Propheten a.s. gehorcht und folgt, das ist ein Gläubiger. Versteht ihr mich? Der Iman ist also was? Die Aussage, Ashhadu an la ilaha illallah. Versteht ihr mich? Zweite Sache, der Glaube mit dem Herzen an das, was du aussprichst und die Handlungen mit dem Körper. Das ist der Iman. Ha? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Jetzt zu der 9. Sache oder die 9. Tat, die einen Menschen aus dem Islam bringen. Sagt Sheikh rahimahullah ta'ala, man i'takada anna ba'di nas, أن بعض الناس يسعوه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Wer glaubt, dass es irgendeinem Menschen erlaubt ist, dass er die Scharia von Muhammad عليه السلام, dass er die Scharia nicht befolgen muss, oder dass er aus der Scharia austreten kann, in dem Sinne, für ihn gelten die Regeln von Koran und Sunna nicht, weil er ist etwas Besonderes. Ja? Wer so etwas glaubt, wie zum Beispiel, dass der Fall mit Khidr war. Khidr radiallahu anhu war der, sagen wir, Wali, manche sagen Prophet, aber richtig, dass er ein Wali war. einer von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählten Dienern. Die Geschichte wird in Suratul Kahf erwähnt. Das ist derjenige, von dem Musa a.s. das Wissen genommen hat. Khidr, äußerlich, er hat nicht das Gesetz von Musa befolgt, sondern er wusste Sachen von Allah, die Musa selbst nicht wusste. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Manche Menschen sagen, wie es dem Khidr nicht Pflicht war, die Scharia, das Gesetz von Musa zu befolgen. Gibt es manche Menschen, sie sind nicht verpflichtet, das Gesetz von Muhammad zu befolgen. Wer sowas sagt oder denkt, ist ein Kafir. Halas. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Jetzt, logisch, jemand kommt zu dir und sagt, ich muss nicht Scharia befolgen. Ich muss nicht das Gesetz von Muhammad befolgen. Gibt es irgendwen, der sagen wird, na, er ist doch ein Gläubiger? Nein, er verleugnet Allah und seinen Propheten. Wie oft sagt Allah subhanahu wa ta'ala, atiullah wa atiur Rasul? Gehorcht Allah und seinen Propheten. Und er sagt, ich muss nicht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Versteht ihr das? Das ist klar und deutlich. Aber wir werden, inshallah, die Sache ein bisschen verdeutlichen. Barakallahu fikum. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also über diejenigen, die diese Tat des Kufrs begangen haben. Und das passiert in unserer Zeit sehr oft. Alle diese Taten, die wir erwähnen, passieren tagtäglich in der islamischen Umma. Und diese Menschen werden wie Muslime behandelt, was verboten ist. Diese Menschen, die diese Taten begehen, die behandeln wir wie Kuffar. Das sind keine Muslime für uns. Außer er wurde entschuldigt. Außer er wurde entschuldigt mit einer Sache, und das ist was? Zwang. Es gibt keine andere Entschuldigung außer Zwang. Und darüber reden wir inshallah ta'ala. Diese Menschen werden als Muslime behandelt. Einer ist Zauberer, Muslim. Einer hilft die Kuffar gegen Muslime. Egal, Muslim, er wusste es nicht. Nein, wie konnte er das nicht wissen? Das sind die wichtigsten Sachen. Wie oft sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, La tattachidu al-Yahuda wa nasara awliya. La tattachidu aduwi wa aduwakum awliya. Nehmt nicht meine und eure Feinde als Freunde und Beschützer. Nehmt nicht die Juden und Christen als Juden und Beschützer. Er nimmt sie als Helfer und Beschützer und hilft ihnen. Gegen wen? Gegen Scharia. Gegen Islam. Gegen die sogenannten bösen Terroristen. Ja? Wallahi, ich habe mich gewundert. Ihr wisst ja, in USA sind jetzt diese Wetterkatastrophen jetzt da, diese Tornados. Ich wundere mich, dass sie das nicht den Muslimen in die Schuhe schieben. Die bösen Terroristen haben einen Hurrikan ausgelöst und 300 Amerikaner sind getötet. Na wirklich, wir sind die, also der Islam ist jetzt der Sündenbock. Egal, was auf der Welt passiert. Wallah, ich habe mich gewundert, dass das, was in Japan passiert ist, also in diesem Atomreaktor, dass sie nicht gesagt haben, die Muslime waren es. Die haben dort irgendwas gezaubert, keine Ahnung. Ja? Muslime sind für alle schuld. Allahu Akbar. Heute, wir waren am Infostand, also in Graz, ja? Und ein Kafir kommt, er kam sich besonders klug vor. Ja, er sagt, ja, der Mensch ist vom Affen entstanden und so, und ich glaube nicht an Gott und an die Kirche schon gar nicht, aber der Islam ist auch nicht die wahre Religion und so. Warum? Weil man spricht jetzt heute nur über die Muslime und über ihre Terrorangriffe und sowas. Sag ich, welche Terrorangriffe? Bist du wahnsinnig oder was? Ja? Wer wirft tagtäglich Bomben auf Muslime? Ja? Das ist schon Allahu Mustan. Aber das war einer, der zu viel Fernsehen schaut. Wisst ihr, barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Also, derjenige, der sagt, es gibt Personen, die sie nicht verpflichtet, die Scharia zu befolgen. Sie lügen auf Allah subhanahu wa ta'ala und auf seinen Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt ihre Lüge und sagt, وَأَنَّ هَذِي صِرَاتِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِئُوا. Das ist mein aufrechter, mein wahrer Weg, mein gerader Weg, deswegen befolgt ihn. وَلَا تَتَّبِئُوا السُّبُلْ. Und befolgt nicht irgendwelche Wege. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِي. Dass euch diese irgendwelche falschen Wege, dass sie euch nicht von meinem Weg abbringen. Das ist genau das, was die Muslime, die sogenannten Muslime machen. Wer das macht, ist kein Muslim. Der Prophet a.s. hat eine Linie gezeichnet im Sand. Dann hat er von dieser Linie Linien auf der Seite gezeichnet. Dann hat er gesagt, das ist der gerade Weg. Und das sind die Wege. Am Ende von jedem dieser Wege steht der Shaitan und ruft die Menschen zu ihm. Wo? Ins Paradies? Nein, Allah, ins Jahannam. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist mein aufrechter, mein gerader Weg. Und deswegen befolgt ihn diesen einen Weg. Und befolgt nicht irgendwelche Wege. Dass er, dass euch diese also Wege von dem wahren Weg, von Allahs Weg, Allah nennt ihn Sebili, Sirati, mein Weg. Wer diesen Weg verlässt, er geht den Weg des Scheitans. Und die meisten machen das heute. Was ist eigentlich der Weg von Allahs subhanahu wa ta'ala Weg? Was ist das? Das ist Koran und die Praxis des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Alle werden das sagen. Alle werden das sagen. Ich habe mir vor einigen Tagen eine, wie sagt man das, eine Internetseite angeschaut von den extremen Ahlul Bidah. Die extremen Ahlul Bidah. Die haben Akida von Jahmiyyah und von Mu'tazila und von Rafida und von den extremen Sufis. Kabur-Anbeter, die Gräber anbeten. Wisst ihr, wie sie sich nennen? Ahli Sunnah wal Jama'ah. Subhanallah. Und das sind Ahlul Bid'ah wa Dalal. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, sind sie Ahlul Sunnah. Deswegen, alle werden sagen, unsere Quellen, aus denen wir, also unser islamisches Wissen nehmen, sind Koran und Sunnah. Okay, aber wie versteht ihr Koran und Sunnah? Ala fahmi salaf al-ummah. Wir verstehen Koran und Sunnah so wie die Salaf es verstanden haben. Die Sahaba, ridwanullahi alayhim, und die Tabi'in, die Schüler von Sahaba, und die Tabi'in, die Schüler von den Tabi'in, und die Imame von Ahli Sunnah. Es kann nicht jetzt jemand kommen und sagen, wir interpretieren diese Eier jetzt anders oder so, und das passt nicht zu unserer Zeit, und hin und her. Wie dieser Kafir heute zu mir sagt, er sagt, wir haben in Europa eine Kultur aufgebaut. Meine Großvater haben für diese Kultur gekämpft. Sie haben gekämpft, dass ich jetzt frei Alkohol trinken darf und was weiß ich was noch. Er hat so schwachsinnige Sachen erwähnt. Ich sage, das steht aber nirgends in der Bibel. Ich wollte auf die Tour kommen. Ich glaube gar nicht an die Bibel. Dann war es schon schwer. Allahu musta'an. Subhanallah. Und er sagt, und ihr Muslime, ihr wollt das Ganze verändern. Also das Ganze wollt ihr verändern mit der islamischen Scharia. Und ich sage, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na'am. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Aywa. Wie verstehen wir Koran und Sunnah? So wie die Sahaba Koran und Sunnah verstanden haben. Und die Tabi'in und die Tabi'in und die Imame von Ahl Sunnah. Wenn jetzt jemand kommt und irgendeine Aya oder irgendeinen Hadith auf seine eigene Art und Weise interpretiert oder es so interpretiert und es passt nicht überein, es passt nicht zusammen mit dem, was die Sahaba gesagt haben, das nehmen wir nicht an. Wir sagen, du hast die Aya, du hast den Koran total falsch verstanden. Den Koran versteht man nur richtig, wenn man es so versteht, wie die Sahaba, ridwanullahi alayhim. Wieso? Weil Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden war. Allah war mit ihnen zufrieden. Und sie waren auch mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Imam Ahmed und Abu Dawud und Imam Tayalisi und Darimi und andere überliefern von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, als er die Aya gelesen hat. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَبِيُهُ وَلَا تَتَبِيُوا السُّبُلِ. Das ist mein gerader Weg, mein wahrer Weg. Und deswegen befolgt ihn, diesen einen Weg. Und befolgt nicht andere Wege. Er wird euch was, dass euch diese falschen Wege von dem wahren Weg abwenden. Was bedeutet das? Diese viele Muslime in unserer Zeit, sie haben die verschiedensten Systeme und Formen des Lebens angenommen. Manhaj, Mazhab, nenn ihn wie du willst. Er stimmt nicht überein mit der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Versteht ihr mich? Der eine will Kommunist sein, aber zur gleichen Zeit Muslim. Der eine will Sozialist sein und zur gleichen Zeit Muslim. Er will Nationalist sein und zur gleichen Zeit Muslim. Er will Arabi an erster Stelle und an zweiter Stelle Muslim sein. Er will Türke an erster Stelle sein und an zweiter Stelle Muslim. Er will Kurde sein an erster Stelle, an zweiter Stelle Muslim. Er möchte Demokrat sein auf einer Seite und auf der anderen Seite Muslim. Das geht nicht. Islam hat sein eigenes System. System von Koran und Sunna. Und keiner darf ihn verlassen. Versteht ihr mich? Der glaubt, ich darf den System von Koran und Sunna verlassen und einen anderen System leben, das ist der, über den wir hier reden. Er hat den Weg von Allah verlassen. Und geht welche Wege? Die ihn in Jahannam führen. Ja? Das ist der, wenn er es macht, er befolgt einen Weg, dann sagen wir, er befolgt Bida, ja? eine Erneuerung im Islam. Diese Bida kann eine Bida sein, die Sünde ist, es kann auch eine Bida sein, die Kufr ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Wer eine Bida begeht, die Kufr ist, er kommt in Jahannam. Wer eine Bida begeht, die Sünde ist, Allah kann ihn bestrafen, wenn er möchte, Tabaraka wa ta'ala. Muss aber nicht sein, wenn seine Fundamente, sein Asl, die Fundamente seines Glaubens aufrecht sind. Also wenn er La ilaha illallah versteht und richtig in Tat umsetzt. Die Shahada. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ist klar, oder nicht? Inshallah, alles klar. Wer aber sagt, ich muss nicht die Scharia befolgen, ja? Ob er jetzt nach Scharia handelt oder nicht, wenn er sagt, ich muss nicht, oder mein Scheich muss nicht, ja? Wie zum Beispiel die extremen Sufis sagen, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wie erläutern sie diese Aya? Ja? Und bete deinen Herrn an, bis du nicht den Yaqin erreicht hast. Was ist Yaqin? Nein, Yaqin ist Gewissheit. Yaqin bedeutet Überzeugung. Nicht Bezeugung, sondern Überzeugung. Wenn du überzeugt bist, hundertprozentig zweifellos. Kann man das auch Gewissheit sagen? Nein, eigentlich nicht. Wenn du überzeugt bist, das ist Yaqin. Du zweifelst nicht, hundertprozentig. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Die extremen Sufis sagen, das bedeutet was? Ma'rifa. Bis du Allah richtig kennengelernt hast. Ja? Bis du das Wissen über Allah gesammelt hast. Bis dahin musst du Allah anbeten. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala mit deiner ganzen Seele erreicht hast, ja, dann musst du nicht mehr Allah anbeten. Deswegen, ihre Gelehrten beten nicht. Sie müssen nicht beten. Warum? Weil sie diesen Yaqin erreicht haben. Diese Stufe, der heißt Yaqin. Aber was ist die Erläuterung von dieser Aya? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Bete deinen Herrn an, bis der Tod kommt. Weil der Tod ist die größte Überzeugung. Du musst an nichts glauben, aber an eine Sache musst du. Du musst überzeugt sein, sterben wirst du. Das ist die Erläuterung von dieser Aya. Ja? Aber wie gesagt, sie interpretieren sie nicht und sagen nicht über die Aya das, was die Sahaba sagen, Ridwanullahi alayhim, sondern sie sagen das, was halt ihren Schuyuch passt. Er hat diese Daraja, ja? Diese Stufe hat er erreicht, diesen Rang, er muss nicht mehr beten, er muss nicht mehr fasten und so weiter und so weiter. Wie gesagt, inshallah ta'ala, wir werden eines Tages über ihre Gelehrten, die Aussagen von ihren Gelehrten, inshallah ta'ala, eines Tages werden wir einen Vortrag extra darüber machen, inshallah ta'ala, was sie sagen. Ja? Wa yazim billah, da bekommst du Gänsehaut, wa yazim billah. Ja? Der größte Imam von ihnen, der berühmteste Imam von den extremen Sufis. Nicht, dass jemand mich falsch versteht und sagt, wenn er sagt Sufis, er meint die bescheidenen Leute, die Asketen und sowas, über die reden wir. Die nennen wir nicht einmal Sufis, die nennen wir Sahaba. Und die, die auf den Weg von Sahaba gehen, die nennen wir Ahli Sunnah. Bescheidene Leute, Zahidin, die Sucht haben, Asketismus. Die nennen wir nicht Sufis, weil das ist ein Termin, der dann später gekommen ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sondern ich meine die extremen Sufis, die Mushrikin, die Schirk begehen und Allah Tabarakatala beleidigen. Einer ihrer größten Ulema ist wer? Ibn Arabi, der Kafir, Sindik, Shaitan, ja? Der sagt, wehe mir, wer ist der Angebetete und wer ist der betet? Ja? Er kennt nicht den Unterschied zwischen sich und zwischen Allah. Ich bin Allah und Allah ist ich. Wa'yazim billah. Alles ist Allah. Was sagt Ibn Arabi über die Benu Israel, die das goldene Kalb angebetet haben? Er sagt, das war in Ordnung. Sie haben ja nichts anderes angebetet außer Allah. Weil es gibt nichts außer Allah. All das, was es gibt im Universum, ist Allah. Der Wujud, das Dasein. Wujud bedeutet was? gehört habe. Nein, nicht Wujud auf Türkisch, sondern Wujud auf Arabisch. Wujud ist Existenz, barakallahu fik. Die Existenz, das, was alle, was existiert, das ist Allah. Ja? Der Allah hat sich in die Menschen verkörpert und die Menschen in Allah. Ja? Hallaj, was sagt Hallaj, einer ihrer größten Gelehrten, den loben sie und preisen ihn und so weiter, sagt Allah ist unter meinen Jubbe, unter meinen Umhang. Ja? Was hat der Khalifa damals in Bagdad gemacht? Er ist rausgegangen und hat gesagt, o ihr Muslime, am Yom al-Eid, am Bayram, schlachtet eure Opfertiere. Mein Opfertier ist heute Hajjaj. Und geschlachtet wurde er. Wegen seiner Aussagen und Beleidigung gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Ibn Arabi, der Führer des Kufrs und der Schirk, der Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Ja? Das ist ihr größter Alim. Und was sagen sie? Unsere Gelehrten müssen nicht die Scharia befolgen. Ja? Warum? Weil sie haben den Yakin erreicht. Sie haben die, wie sagt man das? Diese Stufe, diese höchste Stufe, also diese Überzeugung haben sie erreicht. Wa yasin billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Na, zu dieser Sache gehört auch derjenige, der sagt, wir brauchen nicht die Scharia. Oder wir sind gut. Wie sagt man das? Wir kommen aus ohne die Scharia. Wir brauchen sie nicht und so weiter. Der gehört auch zu dieser Kafir-Art. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Der sagt, wir brauchen die Scharia nicht. Wir brauchen nicht das Gesetz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Taib. Taib. Imam An-Nasai, rahimahullah ta'ala, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab mit einer Seite aus dem Taurat gesehen hat. Er hatte eine Seite aus dem Taurat in der Hand. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: "Amutahikune, ya ibn al-Khattab, mutahikun." Sind die bedeutet? Ist was unklar? Versteht sie es nicht? Es gibt auch die andere Bedeutung. Das ist ja wahnsinnig. Ja? O Sohn Khattabs. Also Omar fragt er. Was macht der Rat in deiner Hand? Ja? Zweifelst du an irgendwas? Der Prophet der mir sagt. Naam. Aywa. Laka ji'tukum biha bayda naqiyya. Ich bin mit einer wahren, einer reinen, einer weißen Religion gekommen. Unbefleckt, unbeschmutzt. Direkt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du schaust in Taurat? Ist irgendwas unklar? Dass du in Taurat schaust? La hawla wa la quwwata illa billah. Kein Taurat, es gibt kein Taurat. Nachdem Koran gekommen ist, gibt es kein Evangelium und auch kein Taurat und auch kein Zebur und auch kein Injil und Suhuf Ibrahim und Musa und so weiter und so weiter. Es gibt nur Koran. Wir glauben an diese Bücher. Wer an sie nicht glaubt, ist Kafir. Aber das Gesetz ist im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und alle die Gesetze der früheren Propheten sallallahu alaihi wasallam sind aufgehoben mit dem Koran. Nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kam nie wieder ein Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Versprechen gehalten und er wird ihn halten. Muhammad ist der letzte Prophet. Es gibt keinen Propheten nach Muhammad und es gibt kein Gesetz nach dem Gesetz von Propheten alaihi salatu wasallam. Es wird nie einer kommen, egal wie lange die Menschen darauf warten. Wenn die Menschen ein anderes Gesetz wollen, sind sie keine Muslime. Ja? Auch wenn sich der Jahl verbreitet. Der Jahl hat sich so sehr verbreitet, schlimmer geht es ja gar nicht. Der Schirk ist in jedem Haus. Ja? Der Schirk regiert, Kufr regiert. Die sogenannten Muslime kennen ihren Gott nicht, Tabaraka wa ta'ala. Ja? Schlimmer kann es nicht werden. Aber trotzdem wird Allah nicht einen neuen Propheten schicken. Weil der Koran ist versiegelt. Das war's. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam hat mit Fremdlingen, mit Fremden, mit einzelnen Personen begonnen. Einzelne Personen waren das. Abu Bakr kommt zum Propheten, der Prophet a.s. sagt ihm, ich bin der Prophet Gottes. Allah offenbart mir diese Wörter. Abu Bakr sagt, ich glaube an dich. Und ich glaube, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und ich glaube, dass du der Prophet bist. Er kommt nach Hause, Khadija bint Khuwailid, die Frau des Propheten, a.s.w., sagt, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Prophet bist. Halas, es gibt keinen Gott außer Allah und du bist der Prophet. Ali, radiallahu anhu, ein Kind, glaubt dem Propheten Salame und nimmt Islam an als erstes Kind. Subhanallah. Einzelne Personen sind das. Und das wird so bis Yomul Qiyamah bleiben. Wir reden ja über die Kämpfe der Sahaba gegen die Kuffar. Es waren immer kleine Gruppen gegen Tausende von Kuffar, subhanallah. Immer einzelne Personen. Und das wird so bis Yomul Qiyamah bleiben. Subhanallah. Versteht ihr mich? Was ich meine? Barakallahu fikum. Naam. أمتهكون يا ابن الخطاب لك جئتكم بها بيدان قيا لو كان موسى حيا وتبأتموه وتركتموني لضللتم. Oh Omar, wenn Musa jetzt leben würde, wenn Musa alayhi salam jetzt leben würde, sagt der Prophet zu Omar, und ihr würdet ihm folgen und mich verlassen, ihr würdet in die Irre gehen, in den Dalal Mubin. Halas. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن أنا أندر إن بليفرنج زاكت البروفيت صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Wenn موسى leben würde, er hätte keine andere Wahl außer dass er mir folgt. إيسى عليه السلام, wenn Allah سبحانه وتعالى, also wenn der Tag kommt, dass إيسى عليه السلام vom Himmel herabkommt, die Muslime gegen Kuffar zu helfen, gegen Dajjal, Khaseten. Die Muslime werden zu ihm sagen, bete du vor. Er sagt, nein, Imam ist von euch. Ich bin ein Befolger von Mohammed Sallam. Ich bin nicht jetzt ein neuer Prophet, der ein neues Gesetz bringt, sondern er befolgt das Gesetz von Mohammed a.s. Halas, ich bin einer von Ummat Mohammed. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich befolge das Gesetz von Mohammed Sallam. Der Imam ist von euch und ich bete hinten. La hawla wa la quwwata illa billah. Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Sagt Omar radiallahu anhu, als der Prophet sallam in das gesagt hat, der Prophet sallam sagt, raditu billahi rabben. Ich bin zufrieden, dass Allah mein Herrscher ist. Wa bil islami dienen. Und dass Islam meine Religion ist. Wa bi Muhammadin nabiyyan. Sallallahu alaihi wasallam. Und ich bin zufrieden, dass der Prophet, dass Mohammed alaihi wasallam mein Prophet ist. Ja? Das ist unter anderem auch eine Dua, wenn der Shaitan zu dir kommt. Ja? Der Prophet sagt, der Shaitan kommt zu einem und sagt, Allah hat dies erschaffen. Allah hat das erschaffen. Allah hat alles erschaffen. Dann kommt er zu ihm und sagt, und wer hat Allah erschaffen? Ja? Dann zweifelt manchmal ein Muslim an seinen Iman, weil er solche schmutzigen Gedanken hat. Das sind schmutzige Gedanken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese kommen von Shaitan. Der Prophet Salame hat uns eine Lösung gegeben, Heilung, Heilmittel für dieses Problem. Du musst sagen, Amen tu billahi wa rasuli. Ich glaube an Allah und an seinen Propheten. Und der Shaitan ist weg. Du hast ihn besiegt. K.O. Wallahi. Amen tu billahi wa rasuli. Der Shaitan ist weg. Er kann dir nicht schaden. Allahu Akbar. Für jede jedes Problem gibt es eine Lösung. In Bulgarien, die Jugendlichen sind voll im Fassad. Sie trinken Alkohol, machen Zina. Ich rede nicht von den Christen, sondern von denen, die sich zum Islam bekennen. Machen alle Arten von Sünden und Harame, die es gibt. Ja? Einige Kluge unter ihnen, die besser sind. Wie bringen wir die Jugendlichen in die Moschee? Das Problem ist groß. Wir müssen das Problem lösen. Ja? Was machen sie? Sie nehmen dieser Piano oder wie das heißt, ja? Und organisieren eine Party mit Musik und mit Tanzen in der Moschee, damit sie dadurch die Jugendlichen aus einem Kaffeehaus in die Moschee reinbringen. Ist das der Weg? Ist das die Lösung des Problems? Nein! Die Lösung des Problems ist, dass du die Menschen, dass du auf die Straße gehst, dass du mit den Menschen redest, dass du sie zu dem Islam rufst, dass du ihnen erklärst, wer Allah ist. Wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala, seine Eigenschaften, seine Namen. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah hat die schönsten Namen, deswegen ruft ihn mit diesen Namen. Die schönsten Namen, die es gibt, hat Allah. Ruf ihn mit diesen Namen. Ja Rahman, Ja Rahim. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Bring den Menschen bei, wer Allah ist und was Allah von ihm will und warum Allah ihn erschaffen hat. Bring ihn bei, wer Mohammed ist und wie er gelebt hat. Ja? Wenn du das machst, Wallahi, du brauchst keinen Dschihad außer den. Du wirst auf diesem Weg geköpft vielleicht. Vielleicht wird man dich einsperren. Vielleicht wird man dich für Terrorismus beschuldigen, obwohl du nicht einmal weißt, wie man eine Waffe ladet. Egal, Terrorist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Ja? Das ist die Lösung für die Jugend. Ob sie Islam annehmen oder nicht, liegt nicht an dir. Ja? Ein Bruder sagte zu mir, wenn wir jetzt Vorträge machen in der Moschee und so weiter und Dawa machen, wenn viele Jugendliche kommen, dann ist das ein Zeichen, dass wir... Nein, das ist überhaupt kein Zeichen. Innaka la tahdi man ahbabt, sagt Allah zum Propheten a.s.w. Walakin Allah yahdi man yasha. Du kannst nicht rechtleiten den, denn du möchtest. Du magst, dass er Muslim wird. Du magst, dass er sich rettet. Du magst, dass er in Paradies kommt. Das mögen wir doch. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah leitet recht den, den er möchte. Deine Aufgabe ist nur, dass du den Menschen erklärst, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala, und was er von ihnen möchte. Das, was Allah von dir möchte, ist was? Das, was der Prophet gemacht hat. So wie er gelebt hat, so lebst du auch, inshallah ta'ala. Mach dir keine Gedanken. Halas. Du wirst glücklich, wallahi, auf dieser und in der nächsten Welt sein. Ja? Wenn du das befolgst. Ob du jetzt den Islam annimmst, ja, und recht geleitet wirst, das liegt an Allah und nicht an uns. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Für jede Sache gibt es eine Lösung. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Zum Beispiel, man hat Frauen, also Eheprobleme. Man hat Probleme in der Ehe. Man hat Probleme mit den Kindern, die hören nicht. Gibt es dafür eine Lösung? Natürlich. Die steckt im Koran in Sunna. Ja? Und in welcher Sunna? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Familie behandelt? Khairukum, khairukum li ahli. Der Beste unter euch ist der, der am besten seine Familie behandelt. Seine Frauen. Wa ana khairukum li ahli. Und ich bin der Beste zu meiner Familie, unter euch. Subhanallah. Du hast Probleme mit der... Das kann man mit Koran und Sunna lösen. Walillahi alhamd. Subhanallah. Ich wundere mich. Ein Bruder, seine Frau ruft ihn alle 5 Minuten an. Wo bist du? Was machst du? Salam alaikum. Dies, das. Und er ist immer, mashallah, Alhamdulillah, inshallah, redet also leise und redet mit dir, weißt du, wie sagt man das? Ruhig und so. Und der andere Bruder sagt zu ihm, der andere Bruder ist ein bisschen, mashallah, Haraki. Ja. Er sagt zu ihm, warum sagst du nicht, warum schreist du nicht einmal am Telefon? Er sagt, hey, ruf mich nicht mehr an, du nervst. Und so, dass du... Er sagt, subhanallah, ich muss mit dem Chef nett reden, obwohl ich ihn hasse. Ich muss denn mit den Leuten nett reden, obwohl ich das... Und jetzt soll ich meine Frau jetzt, schlecht behandeln und fertig machen? Weil sie ist schwach. Und bei der anderen muss ich und tue mich einschleimen und so weiter. Ich schleime mit den Menschen und meine Frau soll ich jetzt fertig machen? Nein, Allah, das mache ich nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Was denkt ihr, was für eine Meinung die Frau über ihren Mann hat? Ja? Subhanallah. Was hat sie für eine Meinung über ihren Mann? Dass er wirklich so einer, so ein Waschlappen ist oder wie man das auch immer nennt? Nein, Allah, hat sie nicht. Weil sie weiß, er kann vieles machen. Ja? Aber er will die Sunna des Propheten Salame befolgen und seine Frau schön behalten. Halas? Wallahi, der Prophet Salame sagt, ma kane fi shay'in lina oder lutf, auch ma khalis Salame, illa zane. In einer Sache, die man tut, ja? Jedes Mal, wenn in dieser Sache, die man macht, Zärtlichkeit war, diese Zärtlichkeit hat die Tat nur noch verschönert. وَمَا كَانَ فِي شَيْءٍ شِدَّ إِلَّا شَانَ. Und in einer Tat war nicht, also, wie sagt man das, Grobheit und Härte, dass es die Sache am Ende nicht kaputt gemacht hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Natürlich, über Härte und Zärtlichkeit, ein Muslim muss wissen, wann er hart sein muss und wann er zärtlich sein muss. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das sind jetzt... Ein anderes Thema, dass wir jetzt nicht über Ahlak beginnen zu reden. Wir reden jetzt hier über Kufr. Wa'iyazan billah. Assalamu alaikum. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Halas. Ihr versteht's. den Sinn dieser Tat. Alles? Inshallah ta'ala. Jetzt versuchen wir, inshallah ta'ala. Wir haben ja noch Zeit, gell? Alles, wir haben noch Zeit, inshallah ta'ala. Die zehnte Tat des Kufrs ist, wie der Sheikh sagt, rahimahullah ta'ala, al-i'radu an dinillahi ta'ala, la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Die zehnte Tat des Kufrs ist, dass man sich von dem Islam abwendet. Was bedeutet sich abwenden? Also du kehrst in den Rücken um, gehst in die andere Richtung. Er lernt ihn nicht, den Islam, und handelt nicht danach. Die meisten sogenannten Muslime sind in dieser Art des Kufrs. Die meisten haben alle 10 Wayazan Billah. Von Schirk bis die kleinsten, also die bekanntesten Sorten von Kufr. Und sie sagen, ja, das sind Jahala, sie wissen es nicht. Jeder hat aber Koran in einem Peschkir zu Hause, also in einem Handtuch, Peschkir oder wie auch immer. Peschkir ist auf Arabisch, in Syrien. Und Peschkir ist auf Türkisch, denke ich, oder nicht? Auch? In einem Handtuch. Mushaf im Handtuch eingewickelt, mashallah, und in die Lade. Keiner macht ihn auf. Keiner liest, was drinnen steht. Wenn er eine Kufrtat begeht und du behandelst ihn wie einen Kafir, weil das deine Pflicht ist, sagt er, ich habe es nicht gewusst. Wann hast du diesen die Leute, Wallahi, sie wissen nicht, was der Koran ist. Sie glauben, das wird irgendwo in der islamischen Gemeinschaft verteilt, gratis. Christen haben Bibel zu Hause, Muslime müssen Koran zu Hause haben. Oder nicht? Christen haben Rosenkranz, Muslime müssen diese Tesbih haben. Mashallah, er hängt das Tesbih im Auto auf. Wow, Taqwa, Gottesfürchtigkeit. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Leute haben keine Ahnung von Islam. Die wissen nicht mal, dass der Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, Gesetz ist. Das wissen sie nicht. Wallahi, das wissen sie nicht. Ist der Koran dafür da, dass man ihn in die Lade steckt und in ein Handtuch eingewickelt? Was ist das? Das ist, Wallahi, das ist, die wollen Allah subhanahu wa ta'ala betrügen. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Menschen glauben ja, dass Koran sie dann beschützt, wenn sie zu Hause ist. Ja, Musibe. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns. Und der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir ist, dass der Muslim in den Koran schaut. Nicht irgendwie, sondern also im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Leben ist nach dem Koran und nach der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam. Das ist der Unterschied zwischen einem Mu'min und einem Kafir, der keine Ahnung vom Islam hat. Halas, die islamischen Gelehrten sagen, wenn es sich hier, also bei dieser Tat des Kufrs, wer sich vom Islam abkehrt oder abwendet, er lernt ihn nicht und er handelt nicht danach, da handelt es sich um was? Um die Fundamente des Islams. Was sind die Fundamente des Islams? Die Shahada, das, was dich zu einem Muslim macht. Wenn du einen Muslim heute fragst, was bedeutet La ilaha illallah? Was sind die Voraussetzungen für La ilaha illallah? Nur La ilaha illallah sagen nützt nichts, wenn du es nicht verstehst und wenn du nicht danach handelst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du La ilaha illallah ohne die Voraussetzungen aussprichst und ohne die zwei Ruknan, die zwei Säulen von La ilaha illallah, der eine ist Kufr bi Tagut und der andere ist Iman billah, wa man yakfur bi Taguti wa yu'min billah, nur er hat La ilaha illallah aufrecht gesagt. Wer das nicht hat und das nicht versteht, das ist derjenige, der sich vom Islam abwendet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht zu diesen Leuten werden. Sehr oft ist der Grund für diesen Irrat, ist die Hochmut. Einer kommt zu dir, denn du hältst ihn das, also für jemanden, der unter deinem Niveau ist. Und er kommt zu dir und sagt, schau, das ist so und so und so im Islam. Das ist Haram, das ist Kufr, das ist Schirk, das ist Wajib. Allah befiehlt dir dies, der Prophet befiehlt dir das. Du sagst, du bist nicht auf meinem Niveau, ich nehme von dir nichts an. Er spricht mit klaren Beweisen. Was bist du? Du bist einer von dieser Sorte. Mu'arid, einer, der sich abwendet und will nicht annehmen, la hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi. Gibt es einen größeren Walim, einen Ungerechten, als derjenige, der an die Ayat seines Herrn erinnert wird, thumma a'rada anha, er sich danach aber von ihnen abwendet. Du kommst zu jemandem und sagst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das und das und der, ach, interessiert mich nicht. Gibt es einen größeren Salim als den? Nein, wallah, es gibt keinen größeren Salim. Allah hat dich erschaffen. Allah hat dich erschaffen. Und aus seiner Gnade hat er noch zu dir gesprochen. Ja? Damit du nicht irgendwelche Wege gehst. Wege von Kommunismus oder Materialismus oder Demokratie oder was weiß ich was. Noch für einen Schwachsinn. Ja? Aus seiner Gnade hat er mit dir gesprochen. Um dir zu zeigen, wie du leben sollst. Er hat dich ja erschaffen. Er weiß, was zu dir passt. Ja? Oder nicht? Er hat dir nicht Hörner gegeben, damit du deine Probleme mit den Hörnern lösen kannst. Ja? Oder Hasenfüße und Hasenohren, damit du davonrennen kannst. Nein, Allah hat dich erschaffen und er hat auch das Recht, dir ein Gesetz vorzuschreiben. Lebe so, weil das passt zu dir. Das ist deine Natur, in der ich dich erschaffen habe. Allahu Akbar. Und du sagst einem sogenannten Muslim, Allah befiehlt dir das und das und Allah verbietet dir das und das. Ja? Er wird erinnert an Allah. Fa'arada anha. Er wendet sich davon ab. Subhanallah. Inna minal mujrimin muntakhimun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden uns an die Mujrimin. Was sind die Mujrimin? Die Kriminellen, die Verbrecher. Wir werden uns an die rächen. Wir werden ihnen zurückzahlen, das was sie machen. Allah hat dich erschaffen und aus seiner Gnade erklärt er dir, wie du leben sollst. Und dann kommt ein Muslim, ein Miskin, ein Niemand und sagt dir, Bruder, das und das ist haram, mach das nicht. Allah hat das verboten und so. Und der aus seiner Hochmut wendet sich davon ab. Allah, wie nennt Allah sie? Mujrimin, Kriminelle, Verbrecher. Wir werden uns an die Verbrecher rächen. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Das versteht sie auch. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Da gibt es nichts, was man nicht verstehen kann. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Halas. Also nicht, dass jemand das falsch versteht. Ja? Jemand zum Beispiel hat nicht bestimmte Sachen im Islam gelernt. Ja? Und du sagst, er hat sich vom Islam abgewendet, er ist Kafir. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Sachen im Islam, das kennen nur die islamischen Gelehrten. Die Mufassirun oder die Muhaddithun. Ja? Also die Erläuterung von jeder Aya und wann sie offenbart wurde und warum sie offenbart wurde und welcher Sahabi ist damit gemeint und was ist damit gemeint und die verschiedenen Überlieferungen darüber und die Überlieferungen selbst, ob sie sahih sind oder da'if und der Grund, warum sie da'if sind und die ganzen Männer in der Überlieferungskette. Du sagst, er will das nicht lernen, er ist ein Mu'arid. Und die islamischen Gelehrten sind sich einig, der sich vom Islam abwendet, ihn nicht lernt und danach nicht handelt, ist ein Kafir. Nein! Wie gesagt, da gehören die Fundamente des Glaubens, dass er weiß, wer sein Gott ist, der Barak wa Ta'ala. Wer er ist, was er von ihm möchte. Wer der Prophet ist. Na? Die Pflichten, die Sachen, die Darura sind, dass ein Muslim sie weiß. Gibt es einen Muslim auf der Welt, der sagt, Alkohol ist nicht haram, ich höre das zum ersten Mal. So einen gibt es nicht. Sogar die Kuffar wissen, dass wir Muslime Bier nicht trinken dürfen. Sogar die Kuffar wissen das. Sogar die Kuffar wissen, die Muslime essen kein Schweinefleisch. Ja? Und dann kommt ein Muslim und sagt, nein, das ist nicht haram. Du Dummkopf. Wallahi, ich habe keinen anderen Ausdruck. Ja? Er nennt sich Muslim. Oder dass jemand kommt und sagt, Sina, Unzucht, dass man mit den verschiedensten Frauen, was weiß ich, nicht den verschiedensten, eine einzige. Ja? Das ist nicht verboten. Ich höre das zum ersten Mal. Das ist nicht von Islam. Das haben sowas. Es ist unmöglich, dass er sowas nicht weiß. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ist es möglich? Außer vielleicht für jemanden, der jetzt in diesem Moment Islam annimmt und bezeugt, dass nur Allah Gott ist und dass der Prophet alaihi salatu wasalam Allahs Gesandter und der letzte aller Propheten ist, ja? Und sich dadurch verpflichtet, dem Propheten zu folgen, natürlich. Ja? So einen entschuldigen wir natürlich, wenn er sagt, Alkohol zum Beispiel ist nicht haram. Oder du kommst, nimmst deinen Bruder und sagst, schau, mein lieber Bruder, da ist Emulgator E425, keine Ahnung. Dieser Emulgator wird da so und so und so hergestellt, hin und her, was weiß ich, irgendwelche chemischen Prozesse und so weiter und so weiter. Er wird aber aus Schweinehaut hergestellt oder was weiß ich was. Oder aus Tierfett. Dieser Emulgator ist haram. Und der Bruder sagt zu mir, ehrlich gesagt, das klingt mir irgendwie unlogisch oder unglaubwürdig. Unglaubwürdig, ja. Wie auch immer. Und ich glaube nicht und ich nehme das nicht an. Er gehört nicht zu denen, die sagen, die sich vom Islam abwenden. Natürlich nicht. Sondern wir reden hier über was? Über die Fundamente des Islams. Das, was jeder Muslim wissen muss. Das! Die Sache, ohne die er gar nicht Muslim sein kann. Das ist da, damit hier gemeint. Ja? Und nicht nur das. Obwohl wir das so sehr, wie sagt man das, komprimiert haben, ja? Dass das nur das gemeint ist, trotzdem wissen sie die Muslime nicht. Wallahi, sie wissen nicht. Ein Muslim, ein sogenannter Muslim, er weiß nicht, was ihn zu einem Muslim macht. Wallahi, frag ihn, warum bist du Muslim? Was ist an dir, was macht dich zu einem Muslim? Frag ihn das. Wallahi, ihr werdet die lustigsten Antworten hören. Wir feiern Bayram. Ja? Yom al-Eid, Zuckerfest. Ja? Ich wurde beschnitten. Ja? Wallahi, das sind die Antworten von ihnen. Mein Opa ist Haji. Warum bist du Muslim? Ich heiße Mohammed. Warum bist du Muslim? Mein Vater geht Jumma beten. Ja? Was hat dich das zum Islam gemacht? Wenn er so eine Antwort sagt, dann weißt du, dass er kein Muslim ist. Er ist keiner. Ja? Wenn er sagt, ich bin ein Muslim, dann sagst du, und ich bin der Bundespräsident. Glaubst du mir? Er sagt, nein. Sag, ich glaube dir auch nicht. Ja? Wallahi, wenn er sagt, ich bin Muslim, er weiß aber nicht, was ihn zu einem Muslim macht, dann sagst du zu ihm, ich glaube nicht, dass du ein Muslim bist. Warum? Ich bin ein Bundespräsident. Glaubst du mir? Und du tust irgendwo eine Wand spachteln. Ich bin der Bundespräsident, der Bundeskanzler, okay. Ja? Er sagt, ich glaube nicht, dass du einer bist. Sag, dann glaube ich nicht, dass du ein Muslim bist. Du weißt gar nicht, was dich so ein Muslim macht. La ilaha illallah. Ja? Das Akzeptieren von La ilaha illallah mit seinen Voraussetzungen, mit seinen Schurut. Über die Schurut haben wir geredet. Schon am Anfang. Am Anfang haben wir erwähnt, was einen Menschen zu Muslim macht. Ja? Und dann erwähnen wir hier, was ihn zu einem Kafir macht, wenn er einer dieser Sachen begeht. Außer wenn er natürlich gezwungen wird. Aber dieser Zwang ist auch, zum Beispiel Imam Ahmed, rahimahullah, sagt, eine Frau, Muslimin, die von einem Kuffar festgenommen wird, und dann wird sie in ein Kafirland gebracht. Sie lebt nach ihrer Religion, ja, und gebärt ihnen Kinder. So eine Frau zählt nicht zu den Gezwungenen. Sie hätte sich töten lassen, das ist besser für uns, sagt Imam Ahmed, rahimahullah. Ja? Eine Frau, die Römer schleppten sie in ihr Land und sie gebärt ihre Kinder und lebt nach Ostern, Weihnachten, Pfingsten, was weiß ich, der Heilige dies, der Heilige das. Da gibt es so viele Heilige. Ja? Für die ist besser, dass sie sich nicht zwingen lässt, dass sie bis zu Ende durchhält. Sowas nennt man nicht Zwang. Versteht ihr mich? Weil die Sahaba, die entschuldigt worden sind mit dieser Aya, in der Ladine, man kefere billahi, bade imanihi, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnun bil iman. Diejenigen, die Kufr begehen, nach ihrem Iman, nachdem sie Gläubige waren, außer, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, illa, außer, es gibt keine zweite Sorte, man ukriha, außer der gezwungen wird, wa kalbuhu mutmainnun bil iman, sein Herz bleibt aber was? Standhaft im Iman. Wie war das mit den Sahaben? Diese Aya wurde überliefert über wen? Über Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Die Kuffar, Abu Jahl und die anderen, haben ihn umzingelt und haben gesagt, beschiffe den Propheten. Komm! Und haben Waffen auf ihn gerichtet. Und er hat irgendwas gesagt. Radiallahu anhu. Die haben ihn gezwungen. Dann haben sie ihn ausgelacht und haben gesagt, ja, Allah, geh. Und er ist zum Propheten Salam weinen gekommen. Und der Prophet Salam sagt, also Ammar ibn Yasir sagt, ja, Rasulullah, die haben mich gezwungen, dass ich das sage. Ich habe das und das gesagt. Und der Prophet sagt, und wie war dein Herz, also während du das gesagt hast, diese Wörter des Kufrs. Ja? Er sagt, Wallahi, mein Herz war fest im Iman, aber sie haben mich gezwungen. Der Prophet sagt, wenn sie es noch einmal machen, sag du es noch einmal. Also wenn sie dich noch einmal zwingen, dann sag du es noch einmal. Was bedeutet Zwang? Zwang als Entschuldigung ist nur in Aussagen bei den Hanefiten. Bei den Hanefiten gilt nur die Aussage, die Tat nicht. Wenn du jetzt eine Sejda machst, bei den Hanefiten bist du Kafir. Ja? Aber wenn du irgendwas sagst, irgendein Schwachsinn oder sowas, bei den Hanefiten bist du entschuldigt. Aber inshallah ta'ala stimmt, Aussagen und Taten. Aber kann er dein Herz zwingen, dass dein Herz Kufr begeht? Nein, er sieht ja nicht, was in deinem Herzen ist. Ja? Er kommt jetzt, sag irgendwas gegen den Propheten. Und du sagst irgendwas gegen den Propheten. Ja? Wann bist du entschuldigt? Wenn du dir fest, man weiß nichts fest, 100%, ich weiß alles, nur Allah, aber die überwiegende Meinung ist, er wird abdrücken, dieser Geisteskranke. Er wird das machen, womit er mir droht. Ja? Du sagst die Sache, die Wörter des Kufrs, oder du begehst die Tat, dann lässt er dich gehen. Er sagt, ja Allah, geh. Er wollte dich spielen, dich auslachen, du bist ein Schwacher und so Schwächling und so weiter. Ja? Aber wenn er dich bei sich behält und dich zwingt, dass du ein Kafir wirst, dass du Kreuz trägst und in die Kirche mit ihm gehst und nach Kufr lebst, dann darfst du dich nicht zwingen. Es ist besser, wenn er dich tötet. Zweifellos. Ist es nicht besser? Wenn ein Kafir dich wegen Islam tötet, ist ja nichts anderes als das. Wir wollen ja nichts anderes außer das. Ja? Wallahi, ein Muslim muss diese Akida haben. Ich will, dass ich getötet werde, fisabilillah. Das muss ein Mensch, ein wahrer Gläubiger, er muss ständig damit erzogen werden, von klein aus. Khalid ibn Walid sagt zu den Kuffar, ich komme wallahi mit Leuten, sie lieben den Tod mehr als ihr das Leben auf dieser Welt. Sie wünschen sich nur, dass er getötet wird, fisabilillah. Das Leben, ist das Leben was wert? Eigentlich, wem gehört dieses Leben? Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah gehört alles, was auf dem Himmel ist und was auf der Erde ist. Ja? Du terrorisierst niemanden. Ja? Ein Muslim macht das nicht, oder? Du wünschst niemanden was Böses. Du wünschst, dass die Menschen Islam annehmen und in Jannah kommen. Ja? Du verteidigst den Islam auch mit Waffen, wenn sein muss. Und wenn Allah das von dir verlangt. Oder nicht? Ja? Und die kommen und töten dich. Und du stellst dich Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala und deine Wunden bluten. Die Farbe ist die Farbe vom Blut und der Duft ist der Duft von Misk. Von dem schönsten Duft. Ist das nicht das, was ein wahrer Mu'min möchte? Nein, wallah, ein wahrer Mu'min, der den Koran versteht, der den Islam versteht. Ja? Das ist das, was du möchtest. Die Kuffar haben dich getötet. Allahu Akbar. Kann man nur sagen, wallahi, haniyan lahu. Der soll sich freuen. Wallahi, der soll sich freuen. Die Kuffar haben ihn getötet. Und Yawm al-Qiyamah für einen Shahid. Ja? Er wartet nicht im Grabe noch tausende Jahren. Das wird ein kleiner Moment sein. Und er wird schon vor Allah stehen. Die Shuhada, wenn sie Richtung Jannah gehen, sogar die Propheten werden ihnen aus dem Weg gehen. Ja? Sogar die Propheten werden auf die Shuhada neidisch sein. Ja? Und du gehörst einer zu denen. Was hast du gemacht? Du hast nur den Islam erklärt. Du hast nicht einmal eine Fliege getötet. Ja? Und schon gar nicht einen Menschen. Und schon gar nicht einen Menschen, der es nicht verdient hat, getötet zu werden. Eine große Sünde, oder? Dass man jemanden tötet, der es nicht verdient. Illa bihaqil Islam. Außer mit dem Recht. Mit Allah subhanahu wa ta'ala Recht. Versteht ihr mich? Ja? Das ist jetzt ein anderes Thema und ein sehr langes Thema. Wie, wann und warum? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Ja? Du warst ein Mu'min und die haben dich liquidiert. Heute brauchen sie nur sagen, er ist Staatsfeind Nummer 1. Oder er ist dies, oder er ist das. Er hat nie was gemacht, aber egal. Wir lassen ihn verschwinden. Wallahi, zum Beispiel bei den Kuffar in einem Land unten, also weiter unten, ja, ich sage nicht welches Land, die Studenten, wenn sie fertig werden mit dem Studium, ja, und wenn er nach Hause kommt, sofort kommen die an die Tür. Wir wollen uns mit dir unterhalten, wir wollen uns kennenlernen, du brauchst keine Angst haben, wir wollen ja nichts. Ja? Und dann sagt er, schau, ich bin ehrlich zu dir. Ehrlich. Ja? Das sind diese Geheimdienste. Ich bin ehrlich zu dir. Die oben in der Hauptstadt, also in wie auch immer, sie scheren sich nicht um dich. Glaub mir. Der kommt mit einem Lastwagen, überfährt dich einfach und glaubst du, irgendwer wird sich... Er droht dir indirekt. Wenn du nicht das machst, was wir sagen, dann werden wir einen Unfall inszenieren und dich gibt es nicht mehr. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was muss ein Muslim in diesem Falle sagen? Wallahi, ich wünsche mir nichts anderes, als dass ihr das macht. Macht es. Ja? Macht es. Musa a.s. sagt zu Pharaon, oh Pharao, du bist am Ende. Er droht ihm, subhanallah. Ich sehe, dass du, halas, bist kaputt. Dann sagt er zu Pharao, sammelt alle eure Kräfte und kommt alle und gibt mir keine Chance. Ja? Also ich gebe dir 10 Meter Vorsprung. Gibt mir keinen Vorsprung, gar nichts. Versammelt euch alle. Wir werden sehen. Es kann nichts passieren, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Versteht ihr mich? Ja? Dass wir jetzt nicht vom Thema abweichen, was wir sind. Auf jeden Fall, also über diese letzte Art des Kufrs, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذِرُوا مُعَرِضُونَ. Und die Kuffar, die Ungläubigen, womit sie, wie sagt man Nadir? Warnen. Die Kuffar, das, womit sie gewarnt werden, Mu'aridun, die wenden sich von dem ab. Halas. Du kommst und erzählst ihm über Jahannam, er sagt, wer war schon in Jahannam und wer ist von dort? Halas, er gehört einer zu denen, die sich von Koran abgewendet haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Derjenige, der sich von meinem Zikr abwendet, Allah droht dir, subhanallah. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ, derjenige, der sich von meinem Zikr abwendet, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ, wir werden ihm ein schweres Leben geben. Ein schweres Leben wird er leben, wallahi. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Und am jüngsten Gericht werden wir ihn blind aufwecken. Wir werden ihn blind zum Leben erwecken. Subhanallah. Warum? Der erste Grund. مَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ. Derjenige, der sich von meinem Zikr abwendet, der sich von Koran abwendet, der sich von Sunnah abwendet, von Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sich davon abgewendet. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Die erste Strafe auf dieser Welt. Ja? Und in Kabul auch. Ja? Wie die islamischen Gelehrten sagen, die Mufassirun. Wir werden ihnen ein schweres Leben geben. Danke bedeutet etwas Enges. Alles. وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ein schweres Leben. Und يَوْمُ الْقِيَامَةِ werden wir ihn blind aufwecken. قَالَ لِمَ حَشَرْتَ قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Warum hast du mich blind wieder zum Leben erweckt? Ich habe aber sehen können. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. Dir sind unsere Zeichen, unsere Ayat gekommen, die du vergessen hast. Deswegen wirst du heute auch in Vergessenheit geraten. Du wirst vergessen. Nicht in dem Sinne, dass Allah etwas vergisst, tabarak wa ta'ala, sondern in dem Sinne, um dich kümmert sich heute keiner. Du hast keinen Helfer und keinen Beschützer. Und dir wird auch nicht verziehen. Du bist verflucht und kommst in Jahannam. Warum? Weil du dich von Islam abgewendet hast. Die Menschen heute, die haben Probleme. Ist es schon weit, inshallah? Nein. Noch nicht da? Die Menschen haben heute die schlimmsten Probleme. Warum? Sie haben sich vom Islam abgewendet. Allah hat ihnen versprochen, dass sie ein schweres Leben haben werden. Hier und im Kabul. Und Yawm al-Qiyamah werden sie blind sein. Warum? Weil er war auf dieser Welt blind. Du kommst mit Koran und er... So macht er. Wie die Mushrikin in Mekka. Der Prophet will mit ihnen reden. Sie schließen ihre Ohren, dass sie ja nicht die gesegneten Wörter Allahs subhanahu wa ta'ala hören. Sie wollen Koran nicht hören. Obwohl Koran die Heilung für ihre Herzen gewesen wäre. Hätten sie es nur gehört. Wallahi. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Sie haben sich blind gestellt. Halas, dann werdet ihr Yomul Qiyamah auch blind sein. Dann werden sie fragen, wieso hast du uns blind zum Leben erweckt? Wir haben aber sehen können. Das ist deswegen. Unsere Ayat sind zu euch gekommen. Ihr habt sie vergessen. Ihr wollt jetzt nichts davon hören. Jemand kommt mit CD zu dir. Wallahi, diese Sorte von sogenannten Muslimen hasse ich am meisten, wallahi. Ich hasse sie über alles. Du kommst mit einer CD über Kopftuch zum Beispiel, über Hijab oder über das Gebet. Und gibst ihm, weißt du, was er sagt? Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß, dass er alles ich bin. Du weißt? Schau dich an, wie du aussiehst. Du siehst aus, Yasin Billah, wie eine Prostituierte. Ich weiß, das ist die schlimmste Sorte von Menschen. Du gibst ihnen ein Buch oder ein Flyer oder eine CD und die sagen, ja, ich weiß. Du weißt überhaupt nichts. Die gehört zu dieser Art. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Hat jemand irgendwelche Fragen, inshallah ta'ala, dass wir hier aufhören mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alles? Aywa. Ich habe gehört, es gibt eine Sunnah, weil die Russ sich nähert, nicht so weit. Aywa, barakallahu fikum, das stimmt. Das stimmt. Drei Männer sind in die Moschee des Propheten Salam gekommen und der eine hat ein freies Platz gesehen und hat sich sofort hingesetzt beim Propheten Salam vorne. Ja? Und der zweite hat sich geschämt, er hat sich hinter ihm gesetzt, direkt hinter ihm, damit die Leute nicht sehen können. Es gibt solche Brüder, Alhamdulillah, das ist eine schöne Eigenschaft. Er schämt sich, er will, dass man ihn nicht bemerkt, wie eine Maus. Ja? Und der andere hat sich das Ganze angeschaut, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und der Prophet sagt, wisst ihr über die drei, wie ihre Lage ist? Der erste hat sich beeilt. Ja? Der hat sich beeilt, dass er nach vorne kommt. Wettgeeifert. Deswegen hat sich Allah zu ihm beeilt. Auch. Subhanallah. Weil der Prophet sagt, Allah wünscht sich zu treffen mit dem, der auch Allah treffen liebt und möchte. Und derjenige, der nicht Allah treffen will, den will Allah auch nicht treffen. Und der wird auch Allah nie sehen können. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Der Allah nicht sehen möchte, Allah möchte ihn auch nicht sehen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Der zweite hat sich geschämt und Allah hat sich vor ihm geschämt. Subhanahu wa ta'ala. Und der dritte hat sich abgewendet. Von ihm hat sich Allah auch abgewendet. Er hat das gesehen, hat ihm nicht gefallen und sich umgedreht und ist weggegangen. Von dem hat sich Allah auch abgewendet. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Deswegen auf jeden Fall ist es besser, dass die Muslime sich bei so einem also Vortrag, ja, nicht wegen mir, sondern dass sie näher kommen, inshallah, nach vorne mit Allahs Erlaubnis. Ja? Und auch nicht, auch, dass ich nicht so laut schreien muss. Ja? Weil ich habe immer, wie ihr wisst, Probleme mit der Stimme. Manchmal bleibt stecken und dann halas. Ja? Aber auf jeden Fall ist es Sunna, dass sich alle nach vorne, inshallah, dass alle nach vorne kommen, näher, also zu dem, der spricht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Es ist nicht von Adab, dass wenn jemand dass jemand die Füße nach dem, dass jemand nach dem, also Imam oder wie auch immer, der Vortrag macht, dass man die Füße nach vorne zu ihm streckt, so. Er macht Vortrag und du zeigst ihm deine Socken. Das ist nicht nach Adab. Das ist nicht von einem islamischen Benehmen. Es ist auch nicht gut, dass man während dem Vortrag trinkt oder isst. Weil das ist dann kein Vortrag mehr, sondern das ist mehr Show, eine Show oder eine Entertainment. Ja, gehen wir mal. Wir sind jetzt Muslime, wir gehen ja nicht mehr in Kino. Gehen wir zum Vortrag. Erstens, es gibt kein Popcorn. Aber eine gute Unterhaltung. Nein, ist es nicht. Ein Vortrag ist etwas zu lernen. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Oder etwas zu wiederholen, was man schon weiß mit Allahs Erlaubnis. Wie ihr wisst, ein Mann, Imam Abu Hanifa, als er einen Vortrag gemacht hat, hat er sich immer hingesetzt und hat die Füße nach vorne ausgestreckt. Ja? Seine Beine haben ihm wehgetan. Einmal kam irgendein Mann rein mit einem ganz großen Turban und Imam Abu Hanifa hat geglaubt, das ist ein Alim, ein Imam, und hat sich hingesetzt. So, und hat seine Füße, wie sagt man das, zusammengetan. Hat sich auf die Füße gesetzt, auf die Beine gesetzt. Und der Mann kam rein und setzte sich genau vor ihm. Und er aus Respekt konnte nicht seine Füße nach vorne ausstrecken. Das gehört sich nicht. Subhanallah. Und Imam Abu Hanife hat geredet. Und der Mann schaut ihn an. bis Imam Abu Hanife Schmerzen bekommen hat in den Beinen. Er konnte es nicht mehr aushalten. Subhanallah. Auf einmal fragen. Und der Mann fragt über den Sonnenaufgang. Ja? Und sagt zu Imam Abu Hanife, und was, wenn die Sonne nicht aufgeht in der Früh, wenn sie nicht rausgeht? Imam Abu Hanife hat gesehen, was für eine Art der ist. Der hat seine Füße ausgestreckt und gesagt, ja, dann warten wir, bis die aufgeht. Ja? So eine lächerliche Frage, was, wenn die Sonne nicht rauskommt? يا جموع الحق ثوري للوغى بركانا اقذف النيران تحرق رحومانا اقذف النيران تحرق رحومانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري للوغى بركانا